station rules the nation. Ladies and gentlemen, time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast, coast to coast. Okay, I'm teleporting live into your mind. 94.0, coast to coast. Keep the dial, keep the frequency, keep the mind clear. This is GERM, aka the Pepperdoc 720. Join us. What would God do? Join us. Let me think. I'm programmed for battle drill when I spit metaphors. The force master Jedi equipped with the mega force. Of course, I'm the egoless overlord force. The psycho Merlin or psychic wants to explore. I treat you like a sidekick, always being ignored. Telemetric, I'm scanning your brain, illusion stored. I'm changing the spectrum of your perception. Correction is needed and green is the channel. Hörst du, hör, wie John dich hier nun mit in seine Welt nimmt. Gehör dazu, flieg mit ihm zu anderen Planeten. Gelang mit ihm auf ganz andere Ebenen. Und doch brauchst du nicht weit wegzugehen, um mein Rap zu verstehen, statt wegzusehen. Wie man Menschen aus fremden Kulturen wie Außerirdischen aus dem Weg geht. Band so jam, connecting the inner core flow, bleeding holy ciphers into the catacombs of self. Extra low frequency transforms into an elf that jumped off an ancient shelf, touching your inner mind's eye like the sun silk. I'm giving you the cosmic milk. I transmit on an unseen bandwidth, encircled by imperial gods. I must plan quick. They fear my sound wave. They can understand it. I play my cards like I'm Gambit. Welcome to my forbidden planet. Welcome. Do you read? Do you copy? Do you read? Do you copy? This message is for you. You can't stop me, I'm transmitting from the outer to the inner. Have earthlings for dinner, no I'm not a beginner. But always in a state of emergency. The package I'm sending comes on a higher frequency. My ground guidance is my psychic radar. So far I'm solar, coming from the stars. Wisely made stations built by new nations to keep the grid intact with new rap. Nobody inside, I guess nobody's scoping. The ego realizes the cash register is open. 500 something dollars, you grab the cash. Opponents you blast, leave the scene in a flash. Dash around corners, dodging the cops and such. On the way to gangster level, nobody can touch. Mothers are scared, cause you carry the 4 pound. Everybody gets afraid cause you got blocks locked down. A 2-star general, trying to make it fly. Mission is to get the dollar and stay alive. The bad man, yeah, that's robbing in the streets. You travel at the speed of greed, ain't nothing sweet. Every day you're doing what you're really not supposed to. Fuck it, you blast before anyone can ghost you. Play this game for the money and the fame. You want master level and you show no shame. First devil. Ha. Hey, hey, hey. Like this. When the mental constellation is rearranged, you hear it. When the essential steps forward, cowards will hear it. Inborn rap mechanisms will surely blow your fuse. It is the cosmic sniper that is on the hunt for goals. Flesh burned and wounds ooze, time to heal. Time to feel the vibe again and come alive again. The abstract alien talking to you, my friend. Tick-tock, sounds the clock. Click-clack is the sound of the gun. Time was created to fade the fun of creation. Nations cursed with the language barrier. So I'm sending out my sound wave carrier to deliver the coded message in calligraphy. Mainstream evil, you can get with me. It is the Queen's report. Bye. mic to blind them, one mic to bind them, to lead them seize when no one will find them. Five mics in print that will make you a hero. You scream for the hype, your IQ drops to zero. And I was cold in the conscience, heated up with liquor. I punch MCs into everlasting winter. I pour metaphors, sending straight from my center. I break the fake ones, you'll be gone like Penta. Rap has collapsed and it's spinning of its axis. I retreat through my temple so my spirit stays active. We must escape from planet of the primates. Sucker MCs staying home, lower the crime rate. We came from the outer rims, powerful gods. Lost the powers, give away our powerful rods. We got nothing to spread no more, you became inferior. Blame it on Babylon, why illusion reigns superior. And so it begins. The universe is in a spin. This never ends. This is for my friends. Ladies and gentlemen, the experiment is complete. The world is in turmoil. It is burning. There's no other choice, and drastic times call for drastic measures. It is time to call Paradox 720. Born again like a phoenix from the ashes. I rise again representing valuable assets. I don't understand, rap eluded the masses. Why so many rappers is going for the ass kiss? Still don't nothing move but the mind and the light beam. Fireborn God, it's not on the right team. It might seem that rap is out of order. I'm bringing it back kind of across the border. I blast with lines, format is changing the basics. I vibe it on the level so you can see the spaceship. Just like an alien, I hover in my spaceship. Fake gangsters, do you know where you're places. My presence is felt when I change your behavior. Transmitting through new channels just like a savior. My sound wave goes from minor to major. Doing the essence a favor when I'm rearranging the flavor. The world is burning, better call Paradox. For your concern and better call Paradox. The tables turning, better call Paradox. See, now you're learning, time for Paradox. Willkommen bei Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Am Mikrofon begrüßt euch Franz Hahnemann, wie alle 14 Tage um 21.05 Uhr. Zum Anfang der Sendung haben wir nochmal ein Stück von Germ aka Paradox 720 gehört. Vor 14 Tagen habe ich ja ein Interview mit ihm gesendet und dazu fast nur alte Musik. Das neueste Stück vor 14 Tagen war von 2002 und das gerade eben gehörte, das war auf jeden Fall brandneu, ist von seiner Snippet-Seite, findet ihr unter myspace.com/paradox720. Das Release-Datum der Platte ist noch nicht draußen auf jeden Fall. Es soll erscheinen über Number 5 Productions. Auf jeden Fall musikalisch und lyrisch sehr deepes, derbes Zeug. Das war Germ. In der heutigen Sendung hören wir ein Interview mit Def Joe. Das ist ein Rapper und Musiker aus Wien in Österreich, der vor allem bekannt geworden ist durch seine Zusammenarbeit mit den Vex Solutionists auf deren Alben. Und noch mit anderen Leuten zusammen ist er das Super City Sound System, unter anderem mit den Twin Towers, eben den Wax Solutionists und noch anderen Rappern, zum Beispiel Manuva, das wohl bekannteste Soundsystem aus Österreich, und die Rocken the Stage. Die waren eben auch auf dem Hip-Hop Camp diesen Sommer in Hradec Králové in der Tschechischen Republik. Ja, dort habe ich ein Interview mit ihm geführt, genauso wie bei Germ hat das stattgefunden hinter der Hauptbühne, also sind gut Nebengeräusche zu hören und immer eine Bassdrum, die eben von der Hauptbühne da durchkickt, aber ich denke, das ist in Ordnung und zu verzeihen. Ihr hört Coast to Coast im Interview mit Def Joe. Yeah, yeah, y'all. Alright, my party people in the place to be, my name is Def Joe. Straight aus der Super City Wien. Heute Abend, beziehungsweise heute hier im Hip-Hop Camp mit meinem Kollegen Franz, represent Coast to Coast. Alright, ich weiß selber nicht sehr viel von dir. Unseren Hörern wird es ähnlich gehen. Wir haben schon Musik von dir gespielt. Darum, wenn du dich selber noch mehr vorstellen möchtest, wir fänden es auf jeden Fall interessant, deine Ursprünge zu kennen, wie du zur Musik gekommen bist oder zur Kultur, welche anderen Bereiche dich noch an der Kultur interessieren. Zur Kultur bin ich grundsätzlich schon, also ich bin Anfang der 90er zur Hip-Hop-Kultur gestoßen, in dem Sinne, was den aktiven Part jetzt angeht. Ich habe natürlich davor schon einiges an Zeug gehört, war aber durch die Platte von Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land, war ich einfach dazu motiviert, ein eigenes Zeug zu machen. Habe das dann auch sukzessive gemacht, habe sukzessive Leute kennengelernt, die mir dann einfach irgendwie weitergeholfen haben mit der ganzen Geschichte, weil ich ja aus einem Umfeld stamm, wo Hip-Hop an und für sich ja keinen Platz hatte als solches. Also war sehr, ich war einfach allein mit der ganzen Geschichte und es hat sich dann im Nachhinein einfach ergeben, so dass ich eben die ganzen Jungs, mit denen ich jetzt auch rumtour, kennengelernt habe. Und das war Anfang der 90er, habe ich einfach so meine ersten Schritte gemacht, rapmäßig. Und das ist irgendwie für mich eine sehr, sehr starke Zeit gewesen, eben auch, weil meine. Der Grund, warum ich angefangen habe, war einfach mehr ein politischer. Eben der Song Fremd im eigenen Land hat mich einfach so sehr berührt, weil es meine Situation in Österreich irgendwie widergespiegelt hat. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss auf Deutsch rappen und ich muss endlich was tun. Jetzt hast du schon gerade den Inhalt, die Politik angesprochen. Was ist denn sonst so Inhalt in deinen Texten? Wir kennen die Maxi Bohemian Rhapsodies. Und was ist dir selber denn wichtig so in deinen Texten? Also bei mir ist es generell so, ich betrachte mich als Expressionist. Als solches, ich meine, vielleicht ist es manchen Leuten, die Platte gehört haben, die Platte vielleicht sogar gekauft haben, irgendwie aufgegangen, die ganze Idee dabei. Es ist so, dass mir grundsätzlich kein Thema fern liegt. Ich möchte das ausdrücken, was mir auf Herz, Seele, Lunge, was auch immer noch liegt. Und möchte mir da auch keine Maßstäbe oder irgendwelche Muster irgendwie aufdrücken lassen von irgendwem. Mir ist es einfach nur wichtig, das zu sagen, was ich fühle. Und das kann mal ein Song über eine Frau sein, das kann ein Song über mein Leben sein, das kann alles Mögliche sein. Und ich glaube, das macht auch Rap aus. Es ist Zeit für das Aufschlagen eines neuen Kapitels. Hört besser zu, bevor ihr wieder rumstichelt. Abzusickeln versucht, was unvernichtbar und bestimmt ist zu gedeihen. Wie die Saat ablesen, sie sich unaufhaltsam manifestiert. In diesem Augenblick und in futuristischer Zeit. Dies Jahr ist mein Seins und vielleicht auch deins. Doch bald wird allen klar, dass die Symbiose monumental wird wie in Indien das Taj Mahal. Ja, die Sterne natal, günstig stand niemals anal. Also fäkal, eher phänomenal, sakral, als wären wir Manitus Totempfahl. War der Weg zur Bühne für dich eine Qual, dann ist der Grad, auf dem wir wandeln, für dich einfach zu schmal. Doch unsere Freestyle ist es, burnen wir über den dritten also letal. Symbiotisch brachial ist die Vorgehensweise auf den Tagungen der Menschen unserer Art. Die Ecke mancher Gegner zeigen trotz intensiv versuchte Kultivierung gar nichts, alles kahl. Weil die Feuerflüsse, die wir besitzen, beileibe alles Bandroten und nicht nur Samen auf ihre Hitzebeständigkeit erproben. Lautet unser Wahrspruch, Nomen ist Domen und deshalb können wir leider gar nichts mehr verschonen. Kommilitonen, die meinen, sie regieren, wir Dogen sehen nach diesen Kostproben nur noch den Funken gestoben. Das Sonnenkind, heiß und tödlich wie eine Protuberanz, mit naturgemäßer Prägnanz und Dominanz. Ganz verständlich, dass sich deine gesamte Art und Tanz samt Ordonnanz verschanzt, kommt die Bilanz. Man kann sich schon mal verspekulieren in den Bereichen der Hochfinanz. It won't stop. Wertvorstellung ist primär, zum Vergleich halte ich nicht her, denn anstelle von Primaten lassen heute Würmer auf sich warten, waschen unser Geld in Riesenanlagen. Ohne Rücksicht sucht man die Verantwortung für diese Schandtaten. Gejagte wie eins jagen und genau wissen, wie ich mich heute fühle. Ordnung wird Gesetz durch Disziplin gepaart mit Kalkül, schematischen Verfahren, in dem wir Beats und Raps durch Pan. Ausweglose Situation, genialer Fluchtplan, warum wir so lange auf der Suche waren, ist egal, denn als wir zurückkamen, wir bringen uns mit Fanfaren, man begann zu hören, zu starren auf Produktion und Freestyle-Artist. Aber dabei mir klar, dass Perfektion in der Mitte der Sonne zu finden ist. Die Pfanne der Korruption, wenn du nicht dort wirst und dich trotzdem misst. Und dich trotzdem misst, what? Denn plötzlich da steigen wir auf aus der Versenkung wie Atlantis. Mit mehr Hunger und dem Biss eines Löwen mit dem Feinschliff eines Diamants bringe ich Skalab den Sonntanz. Über Beats, durch die Rhythmik meines Körpers, meiner Stimme. Du hörst, siehst und fühlst es, wenn ich rinne. Eigentlich den Bizeps trimme. In unserem Beisein verglimmen, machst du glanzvolle Stimmen. Wenn unsere Kim und Stage fokussiert sind, wir selbst am Point eingestellt sind. Als Sonnenkind und Teil der Wiener Quintessenz bring ich nur das zum Ausdruck, was in meiner Seele brennt. Was in meiner Seele brennt. What? Fans pilgern wie Moslems nach Mekka in unsere Seele. Weiße Messen, dich mit Ruhm beklecker. Deine Seele, die ich dir geschickt, wie ein Trickbetrüger stehle, wird zum Teufel geschickt. Begleitet durch gregorianische Choräle, Baby. Doch keine Angst, bei meiner letzten Audienz mit Gott wurde klar, bin ich da. Rollen Mikrofonköpfe, die ich mir verknöpfe. Des französischen Namens unter dem Schafott. Zwischen Himmel und Hölle die Erde, die auf die Erlösung hofft. Viel zu oft Symbiose überlebt, so wie es geschrieben steht. Das war die Symbiose mit dem Track Symbiose überlebt in Peace Edit von der Maxi Verbales Netzwerk, erschienen auf Mental Crates im Jahre 2000. Die Symbiose, das sind DJ Susi von den Wax Solutionists, Funke und Garab, was das Synonym ist von Def Joe. Der Tune wurde produziert vom Bionic Kid, ebenfalls einer von den Wax Solutionists, aber darüber hören wir später noch mehr. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Interview, geführt mit Def Joe auf dem Hip-Hop Camp 2005. Alright, du bist unterwegs mit den Wax Solutionists und noch vielen anderen Leuten als Super City Sound System, oder? Kannst du erzählen, wer da mitmacht und was ihr so auf der Bühne veranstaltet? Also das Super City Sound System ist eine Konstellation aus drei verschiedenen Bands im Endeffekt, fast schon mehr. Also es sind Total Chaos dabei, die Wax Illusionists, meine Wenigkeit, die Twin Towers, die auch sehr viel produzieren und irgendwie das Backbone der ganzen Geschichte bilden. Die machen, naja, die arbeiten in sehr, sehr vielen verschiedenen Richtungen. Also es ist so, dass sie auch Hip-Hop-Beats produzieren, aber auch in Broken-Beat-Richtung gehen, sehr viel elektronisches Zeug machen und auch lieben. Also als solches ist es die Bandbreite da auch wieder immens groß, irgendwie von den Teilen, die da beim Super City Projekt einfach mitwirken. Und deswegen ist unser Ding auch einfach so bunt, sage ich jetzt einfach mal. Es sind so 10 Leute, die auf der Bühne sind, alles ist live. Natürlich ist der Main Part der ganzen Geschichte oder ein Hauptkern, es sind die Waxos als solches, also mit ihrem DJ-Ding. Und wir haben in unserer Gesamtheit haben wir extrem viele Möglichkeiten einfach. Und das versuchen wir auf der Bühne immer wieder auszuspielen. Du bist in Wien geboren und die meisten Leute kommen auch aus der Gegend. Jetzt sind die bekanntesten Wiener, zumindest für mich, die Kruder und Dorfmeister und das G-Stone-Label. Welchen Einfluss hatten die denn auf eure Musik oder haben es vielleicht noch? Die Jungs speziell haben keinen Einfluss auf unsere Musik, sage ich jetzt mal, oder auf meine Musik. Es ist so, dass sie auf Österreich bzw. auf die Downbeat-Szene, die elektronische Musikszene in Österreich einen sehr großen Einfluss hatten, da eine Welle losgetreten haben vor Jahren. Und das spürt man jetzt auch noch. Ja? Also es gibt die Brand Viennese Downtempo Sound einfach. Das ist mittlerweile weltweit auf jeden Fall ein Begriff. Aber wir persönlich so wollen uns eigentlich auch davon ein bisschen distanzieren. Also ich, wie gesagt, habe diese expressionistische Ader einfach in mir, beziehungsweise versuche das meinen Hörern zu vermitteln. Und als solches, was das Sound angeht, ich sag mal, die machen ihr Ding, wir machen unseres. Alright, dann noch was zum Hip-Hop-Camp. Ihr seid schon seit gestern hier, vielleicht auch schon länger. Sag einfach, wie es dir gefällt und zur Atmosphäre. Vielleicht warst du schon in den letzten Jahren hier. Also ich war letztes Jahr auch schon hier und ich muss sagen, im Vergleich zum letzten Jahr ist es extrem gewachsen. Es ist sehr, sehr viel angenehmer einfach. Die Organisation ist besser, die Crowd ist extrem cool, sind super auf uns abgegangen gestern. Und ich kann das Ganze eigentlich nur gutheißen, obwohl Festivals ja im Großen und Ganzen von vielen Leuten ja immer ein bisschen runtergemacht werden. Eben aufgrund dieser Massengeschichte, aber weil es hier im Osten Europas einfach jetzt mal so losgeht eigentlich so mal wirklich und die Leute ihr Bewusstsein bekommen, was das angeht, auch eigenes Zeug zu machen, sind extrem viele tschechische oder polnische Bands hier. Ich finde es groß. Okay, du findest es groß. Ich von meiner Seite habe da natürlich auf der einen Seite dieses super positive Gefühl, dass hier so ein großes Hip-Hop-Ding gibt und so viele Leute da sind. Auf der anderen Seite kommt es mir schon sehr, sehr stark konsumbeeinflusst vor, weil viele Leute, die hierher kommen, die machen selber keinen Hip-Hop, die haben die dicken Klamotten an und so, aber die kommen hierher und konsumieren. Und zum Beispiel auf der Breakdance-Stage, da sitzen 100 Leute drumherum und in der Mitte machen sich ab und zu welche warm und dann macht man einen Move, aber es ist nie so richtig dieses Jam-Feeling, dass sie alle dabei sind und geklatscht wird und so. Es ist mehr so dieses chillte Konsumieren. Vielleicht hast du da. Da muss ich dir schon recht geben, ja, aber das ist grundsätzlich ein Problem unserer Gesellschaft. Wir sind, was wir sind. Wir haben alle dieselbe Erziehung genossen, wurscht, wo wir herkommen, so grundsätzlich einfach mal. Und das, ich meine, für mich ist Hip-Hop grundsätzlich nicht unbedingt jetzt der Gegensatz zu unserer Gesellschaft. Es ist schon sehr, sehr viel, was unsere Gesellschaft ausmacht, auch im Hip-Hop mittlerweile einfach beinhaltet. Der Konsum, das nach außen tragen von erreichten Zielen zum Beispiel oder sowas, einfach die Goldketten, die dicken Autos, was auch immer noch, was einfach aus Amerika rübergeschwappt ist, das ist ja mittlerweile sehr, sehr festgefahren und immanent einfach im Rap bzw. Hip-Hop. Und da muss ich dir 100% recht geben, aber ohne diese Leute funktioniert es ja auch nicht. Ja? Und jeder Act, der hier ist, ich glaube zumindest so, ich will zumindest daran glauben, hat den Leuten einfach was mitzugeben. Ja? Und ich glaube, es liegt einfach wie immer an den Leuten selber, damit einfach zu arbeiten und nach diesen 3 Tagen nach Hause zu gehen und zu sagen, hey, ich habe den Act gehört oder den gesehen und der hat mir genau dieses Gefühl, das ich eigentlich brauche, vermittelt, hat mir auch Inhalte vermittelt. Und es geht einfach um eine ganz andere Geschichte als um T-Mobile oder welche Scheiß-Companies auch immer hier sind. Ohne diese Companies funktioniert ja sowas auch gar nicht, mittlerweile. Und ja, kann man einerseits verteufeln, auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie schwer dagegen zu argumentieren oder einfach gegen Vorschläge zu bringen. Skarab, mentales Style Representer für Mental Crates Entertainment, für die Symbiose. -1 ist das Jahr. Alphabetical Download. The Bionic Kid. DJ Buzz. What, what? Never the same, and nobody else can do it better. So you better get your ass a sweater. Never the same, and nobody else can do it better. So you better get your ass a sweater. Breaking these rules down to the last letter. 3 to the 3rd is the word, got the triple cat. Breaking these rules down to the last. Mentes dies für das Jahr -1. Mina Macht und Pracht, Minorama Panorama. Heißt wie das Blut von Brasilianern. So mit euer aller Dilemma, Gedankensender. Skarab an den Vocals und was bringt denn die, der die Peeps rockt wie Pete Rocks. Sie schockt wie die Erzählungen Hitchcocks. So das Leben entlockt, wie durch verbale Jazz beigebrachte Zelebrarschocks. Dieser von eigener Hand geschaffene Beat verbindet dasselbe wie dieselbe Gewalt in Form eines heuchlerisch maroden Systems. Jedoch namentlich genannt, wissentliche Beugung unserer Häupter, das müsst ihr verstehen, geschieht ausschließlich zu diesem Tag und das aus Überzeugung, somit kein Neumann von Löten, also chill, ich mach's dir bequem, denn die Wiener Haute wohl Lieblingssaft mit dem Bouquet, eine Chardo oder Beaujolais. Wenn du dich in diese Kurve hüllst, wirst du merken, wir sind das Sustain, unser Motto. Was geschah, ist die Manifestierung von Gedanken, in Fortbewegen von Limitierungen und Schranken, ein Ergebnis aus von Ideen, beschwingten Worten, die in Konjunktion mit Motivation und Ratio einen weiteren Pol der Achsen schufen, doch weder Intervention noch andere Maßnahmen der Prävention bringen diese Kombination, welche die Götter zum eigenen Ergötzen selbst erschufen von den Kufen. Sieh, dass diese ausgesuchten Persönlichkeiten, die hier feinden und schuften, schon immer einen Platz bei der Sonne suchten. Buchen, verruchen, die versuchen, unser Biss zu zerrupfen. Schier nicht wissen, was sich befindet unter unserer Fuchtel. Reisen zu immensen Preisen in die Tiefen von verfluchten Schluchten oder an den Grund von verseuchten Tiefseebuchten. Während wir wie auf der Haut einer schönen Frau gebettet wie Rosenblätter duften. deswegen lass dich nicht lang bitten. Wenn du vernimmst, dass Feder klicken der mentalen Flippen und mich an Worte flippen. Mentaler Style, Representer Skalab und DJ Bass lassen bitten. Hoffentlich sagt der Mann, dessen Stimme ins Gewicht fällt und bereits jetzt für einige ein scheinbar unüberwindbares Gefälle darstellt. Gemeinsam mit dem Funken und DJ Zoo zu den Raum erhält, was den Leuten teilweise auch gefällt. Quält euch nicht weiter, denn selbst wenn es kalt draußen ist, der Untergrund ist heiß. Auch Magnetbandpartikel eingeschlossen, es belegt nicht nur die Liquidität, sondern auch den Fleiß meiner Mitstreiter. Nun werdet gescheiter. Nehmt an, was euch zieht in den Band von Texten und Beats. Mental Crates Entertainment liefert Rap und DJ technisch High Quality Seats. Egal ob mit den Wax für die Platte die Lösung dieser Illusion ist oder den Subterraneans, die in jeder Richtung checken, was los ist. Du kannst dir sicher sein, dass wir erfüllen deine Libidone. In dieser großen Symbiose zusammengefasst erreichen wir unser Ziel, ohne uns gegenseitig zu Last zu fallen. Erfasst diese Gedanken, die dich umranken wie Efeu, denn ich bleib mir selbst und der Familie treu. Auch wenn meine Tage ab und zu sind voll Groll, bin ich stets der Sonnenkind und schicke Grüße raus an alle, die mit mir unten sind. Skalab und DJ Bass hitten wieder Buzzerbeater. Bist du mehr, dann tritt näher vor die Speaker. Representen Mental Crates sind keine Cheater. Also wenn dir dieser Scheiß gefällt, sind wir uns wieder. Skalab und DJ Bass hitten wieder Buzzerbeater. Bist du mehr, dann tritt näher vor die Speaker. Representen Mental Crates sind keine Cheater. Also wenn dir dieser Scheiß gefällt, sind wir uns wieder. DJ Master, stop looking, listen. Know what this is called though, right? It's the buzz. It's crazy smoky in here. It's the buzz. It's the buzz. It's the buzz. Alright, ihr hört Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland alle 14 Tage um 21:05 Uhr. Gerade eben, das war Alphabetical Download von den Wax Solutionists zusammen mit Scarab aka Def Joe. Von dem Wax Solutionist Album The Smart Blip Experience von 1999. Wir senden heute ein Interview mit Def Joe, dem Rapper, den ihr gerade eben gehört habt. Aufgenommen auf dem Hip-Hop Camp 2005 in der Tschechischen Republik. Okay, kurze Frage, kurze Antwort. Wen wirst du dir hier noch anhören? Ich werde mir auf jeden Fall den Dänemeyer hier noch reinziehen. Den Ace und ich glaube, so ziemlich war es das schon. Ich meine, es ist nicht, heute nicht so viel, was mich interessiert, aber den Dende möchte ich auf jeden Fall sehen. Okay, dann letzte Frage an dich. Was kommt in Zukunft von dir? Was hast du vor? Also ich bin im Moment am Arbeiten an einer LP, das mittlerweile schon seit 2 Jahren. Es war für mich sehr schwer, ein Label zu finden, weil meine Platte an und für sich von Anfang an live konzipiert war. Also ich wollte alles instrumentiert haben, wollte die Band auch auf Platte bannen sozusagen. Und das war mir aber leider Gottes nicht gegeben, weil kein Label irgendwie die Budgets klar machen wollte. Als solches mache ich es jetzt irgendwie quasi low budget, was aber noch immer einen gewissen Standard einfach erfüllt. Es ist eine sehr jazzige Platte. Es ist eine Platte, die, glaube ich, mal Hip-Hop-Grenzen oder für Hip-Hop-Puristen vielleicht nur in dem Sinne interessant ist, weil ich einfach sehr jazzig bin und sehr viel Samples auch benutze. Aber im Grunde genommen wird auch Gesang drauf sein. Es wird klarerweise, Rap hat einfach den Main-Part der ganzen Geschichte. Aber das Einzige, was ich verraten kann, ist, dass das Konzept der Platte zwischen Instrumentals und Vocal Tracks hin und her wechselt, einfach einen guten dramaturgischen Bogen einfach bieten soll. Eine Platte, die man sich gerne anhört. Sowas möchte ich machen. Da bin ich gerade am Arbeiten, wird auf einem Indie rauskommen und das nächstes Jahr. Du produzierst doch selber alles? Nein, ich habe einen Produzenten namens Frank von der Stiege 44, ist eine kleine Clique in Wien. Macht sehr, sehr tightes Zeug und ich glaube, das ist jemand, auf den man aufpassen muss, auch in Zukunft. Thank you. ist A und O, Alpha und Omega, frag, wenn das begonnen hat. Ja, ich bin der Sonne nah, stehst du, was auch immer kommen mag. Rhymes und Stars und mein, auch mit Groove-Bomben hart. Das A und O, Alpha und Omega, frag, wenn das begonnen hat. Ja, ich bin der Sonne nah, stehst du, was auch immer kommen mag. Was auch immer kommen mag. In jedem Anfang ein Ende, ein Ende in jedem Anfang. Der Ausgang, jedweden Prozess ist der Eingang. Die Schwelle zu neuem Gebiet, de facto Einklang. Nicht nur dessen, was uns umgeht. Kein Ausklang, selbst wenn du wählst den Freitod. Wo Leben und Tod, die hier sitzen im selben Boot. Analog, du dich somit befindest in ein und demselben Sog. Und es sich aufhebt, wer siegt. Meine Ursprungskraft, die niemals versiegt. Um darzulegen, was des Lebens wahres Prinzip. Vom Buddha hochgehalten, helles Stand, jedem Stich, jedem Lied. Verschrieb ich mich dem, was jedem Menschen Leben obliegt. Da liegt, in seinem Sein scheint Wesen. Doch sein schien nur am Anfang gegeben, ist nunmehr dahin geschieden gewesen. Was verbleibt, ist der trügerische Schein des Wesens, welches auf der Suche nach Glückseligkeit, inneren Frieden, der Erleuchtung erkennen muss, dass all seine Bemühungen aufgrund eigener Unzulänglichkeit doch nur sind vergebens. Als Munition, blanker Hohn für solche Personen zeitlebens. Ja, frage nicht. Nicht nur aus diesem Grund mach ich so sicher, wie die Zeit kommt, das Greenwich Village, meine Persönlichkeit zum Image. Und ich glaub kaum, dass man auf das spuckt, was punktgenau ist und wie Dune unverwüstlich. Prüft man mich künftig, wird zünftig, imbrunstig, feuersbrünstig, gleichgültig. Ob mein Opponent den Moment seines Auftritts wehte und günstig, oder ein anderer Kontrahent glaubt hoch zu stehen am Firmament. Hart zu sein wie Zement, oder noch Ärger in seiner Roughneck-MC-Illusion, wie Salem und die Scheiterhaufen der Inquisition zugleich brennen. Dann kannst auch du sehen, meine Ingredienzien sind scharf, aber süßlich. Süßlich wie die Torte von Sacher und Schaf, wie Gina Lolo Brigida. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Das A und O, Alpha und Omega, frag, wenn es begonnen hat. Ja, ich bin der Sonne nah, stehst du, was auch immer kommen mag. Rhymes und Stars sind mein, auch mit Groove-Bomben hart. Das A und O, Alpha und Omega, frag, wenn es begonnen hat. Ja, ich bin der Sonne nah, stehst du, was auch immer kommen mag. Rhymes und Stars sind mein, auch mit Groove-Bomben hart. Oh ja, es ist klar und jeder weiß. Kümmlich trockenes Blattwerk, das bei jener Prädisposition nach mehr Licht begehrt, ist entzündlich, folglich entzündig, was nicht von Hitze des Sonnengeschlechts zurückwich. Damit du wahr und fern nimmst, dass nicht nur irdisch-weltlich in Relation gesetzt total belanglose Belange gehören zur Pflicht, sondern auch Transzendierendes, über das man im inneren Kreise spricht. Von wegen mein Style sei schlicht. Dichtig, drängt mein Air-Type of Flow, Rapper, die gegen diesen Hengst sind nur Klepper, zurück ins Mengendickicht. Also auch wenn's mich ehrt, mon frère, es ist einfach nicht populär, deswegen bitte ich dich sehr, tu's nicht, denn weder mein Flair, noch das eine oder andere meine, wirst du dir jemals einverleiben. Du musst dich weiterhin in des Kaisers neuen Kleidern kleiden, ei. Und was hältst du von der Thematik bei? Gar nichts, aber bitte nicht vom Thema abgleiten, weil wir immer die Conscious Raps, der zu beachtende Kontext sind. Diesmal beigesteuert von Skarab, aka Def Joseph, dem Sonnenkind. Du checkst, wenn du nochmal zum Anfang des Texts zurückflexst, was an dir, dir und auch dir haftet, wie an mir zugleich des MCs Codex. Sie stehen für das Äquivalent, sollen sickern an der Grund der Pieps, die Adoleszent. Sich aber trotzdem bewusst darüber sind, dass sie Fragment eines Segments sind, das mit äußerster Vehemenz auf die Transparenz dessen pocht, das glänzt. Illuminaten jedoch arbeiten konsequenter Konvergenz an Debitcard, Barcode-Implantat, Infopol-Protektorat, an dem mit vermeintlich besser Referenz. We'll be right back. bedenke, dass oft die Lüge dir als Wahrheit wird kredenzt. Für wahr, offensichtlich ist zu sehen, ist nicht nur auf mich und mein Umfeld beschränkt. Antworten auf so vieles liegen in den Dingen, die du kennst, vielleicht aber auch verkennst, weil du sie nicht beim Namen nennst. Augenscheinlich wie der Mensch selbst in die falsche Richtung rennst. Sag's mir, ist es so? Kann es sein, dass du dich gegen das zu Sehende sträubst? Scheinbar ein paar Dinge falsch einschätzt wie Sigmund Freud. Wenn ja, verpiss dich, weil du meine, deine, unsere Zeit vergeudst. Ach ja, falls du einen meiner Kollegen stoppen willst, poppen wir dich, droppen wir dich. Ja, du Kopf über angenagelt wirst in einem Kreuz. Für deine Story wünsch ich dir noch toi, toi, toi, toi. Denn selbst wenn du wie Q Reime wie Gewichte stemmst, du vor me, myself and I davon rennst, Gott vergänzt. Das A und O, Alpha und Omega, frag, wenn es begonnen hat. Ja, ich bin der Sonne nah, stehst du auch, was auch immer kommen mag. Rhymes und Stars sind mein, auch mit Groove-Bomben hart. Das A und O, Alpha und Omega, frag, wenn es begonnen hat. Ja, ich bin der Sonne nah, stehst du auch, was auch immer kommen mag. Rhymes und Stars sind mein, auch mit Groove-Bomben hart. Das A und O, Alpha und Omega, frag, wenn es begonnen hat. Ja, ich bin der Sonne nah, stehst du auch, was auch immer kommen mag. Rhymes und Stars sind mein, auch mit Groove-Bomben hart. Das A und O, Alpha und Omega, frag, wenn es begonnen hat. Ja, ich bin der Sonne nah, stehst du auch, was auch immer kommen mag. Rhymes und Stars sind mein, auch mit Groove-Bomben hart. Ja, das A und O, Alpha und Omega. Stehst du auch, was auch immer kommen mag. Was auch immer kommen mag. Bra, bra. 94.0, Coast to Coast. Euer Host, Def Joe. Tune in. Aye. Das war das Interview mit Def Joe. Und als letzten Tune haben wir gehört Scarab, aka Def Joe, zusammen mit den Wax Solutionists. Das A und O vom Plastic People Album der Wax Solutionists von 2002. Die Waxos sind die DJs, Produzenten und Musiker Susi, Buzz und Bionic Kid aus Österreich. Haben 2 oder 3 Alben draußen, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall sehr tighte Produktionen alles und auch live absolut der Hammer. Zu erleben als das Super City Sound System. Ihr hört Coast to Coast und wenn ihr das eben gehörte Interview oder alle anderen, die wir bis jetzt gehört haben, noch einmal hören wollt, dann checkt www.coastradio.de. Dort gibt es auch alle möglichen weiteren Infos zur Sendung, Playlists und schöne Links, lokale, internationale, whatever. Alright, Coast to Coast läuft alle 14 Tage hier auf Radio Ostfriesland um 21.05 Uhr. Nächste Woche hört ihr wieder Manifesto. Dort vor allem deutsche Rapmusik, sehr viel Berliner Zeug. Und eine weitere Sendung auf Radio Ostfriesland, die unbedingt zu empfehlen ist, heißt Drumkick. Läuft immer alle 14 Tage an Samstagen. www.drumkick.de. Hier bei Coast to Coast geht es jetzt weiter mit einem wahrscheinlich sogar sehr bekannten Tune, denn das war mal die Musik zu einem Jeans-Werbespot. Werbespot. Und zwar ist der Tune von der Band Smoke City, er heißt Underwater Love. deep in clear blue water. The sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes sun, after the sun comes rain again. After the rain comes sun, and after the sun comes rain again. Cai, cai, e tudo, tudo cai, e tudo cai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vamos nadar, e vamos nadar, e tudo, tudo dá. Must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. Oh, oh, oh, oh, yeah. The fun will pull you underwater. Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Als nächstes hören wir ein neues Stück von den Torpedo Boys. Das ist ein Nebenprojekt der Band Space Kellys, kennen vielleicht einige. Die Produzenten nennen sich Cantastic und Rolling Hand. Und sie haben jetzt ein neues Album veröffentlicht. Letzte Woche ist es erschienen auf Headache Music. Nee, das Album selbst heißt Headache Music. Entschuldigung. Das Label heißt Launch Records, beschreibt auch schon ziemlich gut den Sound, obwohl er nicht nur zum Launchen ist, sondern auf jeden Fall auch zum Updancen. Sehr vielseitiges Album eigentlich, auf jeden Fall ziemlich funky. Untertitel: Ein Album zwischen Spaß und Wahnsinn auf der Überholspur. Okay, denkt euch euren Teil, wir hören den Tune Are You Talking To Me featuring Returner. I got a little story to tell you guys here. It starts like this, I go to this bar. Actually, it's not a bar, it's more like a club. Like the Pelican on 23rd Street or something. You know the Pelican, it's a nice place, but in this case, we're not talking about the Pelican. Well, I walk in, and there's this guy, and he's talking. And you know who he's talking to? He's talking to me. Problem is, I can't make out what he's saying. He goes like this, and he goes like that, but he doesn't seem to get anywhere. And still, he must be talking to me. Are you talking to me? I can't see no one else around here. Are you talking to me? Are you talking to me? I can't see no one else around here. Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Now looking at the eyes of the fella, I slowly seem to realize he's eyeing this girl on the dance floor, and that's actually mine. Lovely Rita, lovely Chica, it's my girl he's after. That's his aim, that's his game. He's going naggedy neck, he goes waggedy wag, he goes flip floppy doo, and how about you? But what he wants, I can't make out. He's little sense, he's only sour. This is my place, this is my bar, it's my girl. Get the motherfucking shit out. Wanna get me in a situation? If that's what you want, are you talking to me? I can't see no one else around here, are you talking to me? I can't see no one else around here. Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? And looking at my girl on the dance floor all the time. So I'm asking myself, what should I do to you? Like back home, I got this little thing that happened to me once. There was this guy, and he would always come up to people, and he would just stand there, and they would be bragging about things. He got knocked out. I don't know what happened to him after that. No one ever saw him again. Something bad is gonna happen. Something sad is gonna happen. For some trouble, man. Are you talking to me? I can't see no one else around here. Are you talking to me? Are you talking to me? I can't see no one else around here. Are you talking to me? Waren die Torpedo Boys zusammen mit Returner, der hier eine schöne Story über redundantes Geschwafel erzählt hat. Sehr lustig auf jeden Fall, wenn man den Text versteht und die Musik geht nach vorne, keine Frage. Checkt das neue Album der Torpedo Boys. Es heißt Headache Music und ist erschienen auf Launch Records. Das Label kommt aus Hamburg in Deutschland. Das war Coast to Coast für heute. Es war übrigens unsere 40. Sendung. Für mehr Informationen zur Sendung checkt www.coastradio.de. Ansonsten würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr in 14 Tagen um 21.05 Uhr wieder Radio Ostfriesland einschaltet und sehr schön laut dreht an eurem Verstärker. Tja, kleines Jubiläum, 40. Sendung, wie gesagt. Deswegen gibt es zum Abschluss einen ordentlichen Klassiker um die Ohren. Afrika Bambaataa und die Soul Sonic Force mit dem Planet Rock. Party people, can you get funky? Soul Sonic Force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me. Just taste the funk and hit me. Just get on down and hit me. That bop does get so fucking hot, hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams about the seats. Make your body sway. Socialize. Get down. Let your soul lead the way. Shake it now. Go, go ladies. This is a living dream. Love life. Sure shot. It's the sure shot. hit me. Just taste the funk and hit me. Just get on down and hit me. And pop just get so funky now, hit me. Other piece of the world. Spread the message of my world. Old men, women, boys and girls. Hey, our planet rocks is so perfect. On it, you got the groove. Move, tattoo, tattoo, shot, feel the groove. Feel it, do what you want to, cause you know you got to be cool and boogie. Out on the floor, go down, bring it low. Close to the ground. And everybody just rocking, don't stop it. We gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody just rocking, don't stop it. We gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody gotta rock it, don't stop it. You gotta rock it, don't stop it. You gotta rock it, don't stop it. You gotta rock it.